Freude, Liebe, Angst. Ein Fall für Patrick Reich. Ein Krimi zum Deutschlernen von Volker Bohrbein und Christian Baumgarten. Copyright Cornelsen Verlag Berlin 2010. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Das Gleiche gilt für das Programm sowie das Begleitmaterial. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den Paragraphen 46 und 52a Urhebergesetz. Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Vorwort. Endlich ist es soweit. Konstanze und Patrick heiraten. Ihre Hochzeitsreise in den Schwarzwald nimmt ein dramatisches Ende. Die Hauptpersonen der Geschichte sind Alice Weiß, Freundin von Konstanze, Trauzeugin. Richard Tauber, Kriminalhauptkommissar und Freund von Patrick, Trauzeuge. Leo Fuchs, Freund und Kollege von Patrick. Er bittet Patrick um einen gefährlichen Gefallen. Jürgen Müller, Inhaber der Spedition Müller International Logistics. Er ist zu allem bereit. Patrick Reich, Privatdetektiv. Wird er die Hochzeitsreise überleben? Konstanze Reich, seit kurzer Zeit Ehefrau von Patrick. Träumt sie nur einen bösen Traum? Orte der Handlung: Berlin und Todtnau im Schwarzwald. Zeit der Handlung: Ende August, Anfang September. Kapitel 1. 21. August, Samstagabend. Schön, dass ihr zum Polterabend gekommen seid. Konstanze und Patrick begrüßen die Gäste in ihrer Wohnung am Chamisso-Platz. Getränke und Essen stehen in der Küche. Bedient euch und habt einen schönen Abend. Konstanze und Patrick haben Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und Nachbarn eingeladen. Immer öfter klingelt es an der Wohnungstür. Bald sind 30 Menschen in der Wohnung versammelt. Es ist warm an diesem Abend. Die Fenster in der geräumigen Wohnung sind geöffnet. Straßenlärm des belebten Chamisso-Platzes vermischt sich mit den Stimmen der Gäste. Erinnerungen werden ausgetauscht, Bilder gezeigt. Die Gäste prosten sich zu. Die Unterhaltungen werden lauter, es wird viel gelacht. Leere Bierkästen und Weinflaschen stapeln sich in der Küche. Vom kalten Buffet ist nur noch wenig übrig geblieben, die Stimmung steigt. Patrick hat sich von seiner roten Fliege getrennt, die er sonst immer trägt, auch bei heißen Temperaturen. Zufrieden blickt er seine zukünftige Frau an. Passt gut auf, was heute Abend passiert, sagt Patrick zu Angela Deutscher und Mehmet Özdemir. Ihr habt ja versprochen, dass ihr nach unserer Hochzeit heiraten wollt. Statt einer Antwort umarmen sich Angela und Mehmet. Die Gäste warten mit zunehmender Ungeduld auf den Höhepunkt des Abends. Kommt ihr? Es ist soweit. Konstanze, Patrick und die Gäste versammeln sich vor dem Haus am Chamisso-Platz. Gespannte Ruhe. Plötzlich wird es laut. Leo Fuchs wirft eine große Salatschüssel vor die Eingangstür. Richard Tauber und seine Frau Alice Weiß, die erst kürzlich ihre Wohnung renoviert haben, nutzen die Gelegenheit. Sie halten beide ein Waschbecken hoch. Stille. Nach 2-3 Sekunden donnert es auf den Boden. Beate Selig schmeißt Porzellan hinterher. Petra von der Aue hat altes Geschirr mitgebracht, das eigentlich für den Sperrmüll gedacht war. Eine gute Gelegenheit, es so loszuwerden. Blumenvasen folgen. Bei jeder Aktion klatschen die Gäste. Langsam vorbeifahrende Autofahrer hupen. Nach 7 Minuten ist alles vorbei. Es ist die Stunde von Konstanze und Patrick. Unter dem Beifall der Gäste kehren sie gemeinsam mit einem großen Besen die Scherben zusammen. Sie sollen ihnen Glück bringen. Gott sei Dank sind keine Gläser oder kaputte Spiegel dabei, das würde Unglück bringen. Konstanze und Patrick hinterlassen einen sauberen Bürgersteig. Sie sind vorbereitet, künftige, schwierige Lebenssituationen gemeinsam zu meistern. So sagt es der Brauch. Gut, dass sie nicht in die Zukunft sehen können. Die letzten Gäste verabschieden sich am frühen Morgen. Die Sonne geht gerade auf. Kapitel 2. Wir freuen uns mit unseren Kindern, Konstanze und Patrick, die sich heute auf dem Standesamt im Rathaus von Schmargendorf das Jawort geben. Elisabeth und Philipp zeigen, Dagmar und Frank Reich. Berlin, Kassel, den 27. August 2010. Berlin, Rathaus Schmargendorf, 27. August, Freitag, 10 Uhr. Die zukünftige Constanze Reich und Patrick Reich betreten als Erste das Rathaus Schmargendorf, gefolgt von ihren Eltern und ihren besten und engsten Freunden. Constanze und Patrick werden im ehemaligen Ratssaal getraut, der zu den schönsten Trauzimmern in Berlin zählt. Der Trausaal bietet Sitzplätze für 25 Personen. Constanze und Patrick hatten sich für eine kleine, aber feine Hochzeit entschieden. Constanze sieht zauberhaft aus. Ihre blonden Haare passen zu den goldenen Ohrringen. Roter Lippenstift unterstreicht die Linien ihrer wohlgeformten Lippen. Constanze trägt ein sommerliches Kleid in freundlichen, hellen Farben und elegante Schuhe mit hohen Absätzen. In ihren Händen hält sie einen herrlichen Blumenstrauß. Auch Patrick macht eine gute Figur. Er trägt einen dunkelblauen Blazer mit vergoldeten Knöpfen, ein strahlend weißes Hemd und eine helle Hose, die einen interessanten farblichen Kontrast zum Blazer bildet. Ein Kleidungsstück fällt wie immer besonders auf. Patrick trägt eine knallrote Fliege, die er nach langem Suchen endlich im KDW gefunden hat. Im Gegensatz zu Constanze wirkt Patrick äußerlich ruhig. An seinen Augen freilich sieht man, dass er alles andere als ruhig ist. Das Brautpaar und die Gäste haben im Trauzimmer Platz genommen. Die Standesbeamtin Beate Peter betritt den Saal. Die Zeremonie beginnt. Ich freue mich, dass ich heute Ihre Eheschließung vornehmen darf. Zur Eheschließung sind heute Frau Constanze Zeigen und Herr Patrick Reich erschienen, sowie die Trauzeugen Alice Weiß und Richard Tauber. Beate Peter macht eine kleine Pause. Ihre Eheschließung steht nichts im Weg. In Deutschland wird eine Ehe dadurch geschlossen, dass beide Eheschließende vor der Standesbeamtin erklären, dass sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Ich werde Sie einzeln und nacheinander fragen, ob Sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Ich darf Ihnen leider nicht vorschreiben, was Sie zu antworten haben, aber, Beate Peter lächelt, ich möchte ein kurzes Wort der Zustimmung mit zwei Buchstaben hören. Und so frage ich Sie, Frau Zeigen, ist es Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Herrn Reich, vorbehaltlos und ohne zeitliche Beschränkung, die Ehe einzugehen? Ja. Und Sie, Herr Reich, ist es Ihr freier Wille, mit der hier anwesenden Frau Zeigen, vorbehaltlos und ohne zeitliche Beschränkung die Ehe einzugehen? Ja. Erleichterung bei allen Beteiligten. Die Mutter von Constanze wischt sich mit ihrem Taschentuch Tränen aus den Augen. Angela drückt ganz fest die Hand von Mehmet. Beate Peter ergreift wieder das Wort. Nachdem Sie nun beide meine Frage mit Ja beantwortet haben, sind Sie kraft Gesetz rechtmäßig verbundene Eheleute. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Mit einem Lächeln fügt die Standesbeamtin hinzu, so lange, bis die Fotografen ihre Aufnahmen gemacht haben. Unter dem Beifall der Anwesenden küssen sich Constanze und Patrick. Zum Zeichen ihrer inneren Verbundenheit kommen wir nun zum Zeichen ihrer äußeren Verbundenheit, zum Ringwechsel. Constanze und Patrick lassen sich das nicht zweimal sagen und tauschen die Ringe. Der letzte Teil der Zeremonie folgt. Die Standesbeamtin blickt Constanze an. Sie haben sich entschieden, den Namen des Mannes zu Ihrem Ehenamen zu bestimmen. Ist es dabei geblieben? Ja. Constanze und Patrick unterschreiben die Urkunde. Sehr geehrtes Ehepaar Reich, als Brautpaar sind Sie in diesen Trausaal gekommen, als Ehepaar verlassen Sie ihn. Alles Gute für Ihre gemeinsame Zukunft. Kapitel 3. 27. August, Freitag, 13 Uhr. Am Hochzeitsessen nehmen Verwandte und Freunde von Constanze und Patrick teil. Leo Fuchs sitzt neben Beate und Amadeus Selig. Sie sind aus Kassel angereist. Ihre zwei Kinder sind über das Wochenende bei den Großeltern. Woher kennen Sie das Hochzeitspaar? Fragt Leo seine Tischnachbarn. Das ist eine lange Geschichte, antwortet Beate. Mit Constanze verbindet mich eine lange Freundschaft. Durch sie habe ich Patrick sozusagen beruflich kennengelernt. Um es kurz zu machen, unser erstes Kind, Felicitas, ist nicht unser leibliches Kind. Patrick hat herausgefunden, dass es in der Klinik kriminelle Personen gab, die gegen entsprechende Bezahlung Babys vertauschten. Amadeus und ich durchlebten nach dem Schock eine schwierige Zeit, das können Sie sich bestimmt gut vorstellen. Konstanze und Patrick haben uns damals in Kassel sehr geholfen. Amadeus nickt. Leo Fuchs sieht, dass Beate bei der Erzählung mit den Tränen kämpft. Schnell wechselt er das Thema. Und, wie hat Ihnen der Tag bis jetzt gefallen? Dieses Mal antwortet Amadeus. Toll! Die Zeremonie im Rathaus war eindrucksvoll. Sie hat natürlich Erinnerungen an die eigene Hochzeit geweckt und überhaupt. Der Trausaal ist einmalig schön. Er lädt zum Träumen ein. Aber warum so lange reden? Stoßen wir auf das Brautpaar an. Gute Idee, sagt Leo. Es lebe das Brautpaar! Die anderen Gäste erheben das Glas und trinken ebenfalls auf Konstanze und Patrick, die an diesem Tag die glücklichsten Menschen in Berlin sind. Kapitel 4. 27. August, Freitag, 15 Uhr. Nach dem Hochzeitsessen gehen Konstanze und Patrick mit den Gästen durch den nahegelegenen Park. Es ist ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint, es ist keine Wolke am Himmel zu sehen. Du hast Glück mit dem Wetter, sagt Leo zu Patrick. Ja, Leo, ich bin auch sehr glücklich. Ohne dich wären wir nicht hier. Mit deiner Hilfe habe ich in Berlin eine Arbeit bekommen. Wir haben uns gut eingelebt. Konstanze arbeitet gerne in der Schule und ist beruhigt, in der Nähe ihrer Eltern zu sein. Mir macht meine Arbeit sehr viel Spaß. Konstanze und ich fühlen uns in Berlin sehr wohl. Wir haben schon viele Freunde und genießen das Leben. Alles dank deiner Hilfe. Nicht zu danken. Das habe ich doch gerne gemacht. Ich freue mich, dass ihr in Berlin wohnt. Patrick. Leo spricht nicht weiter. Patrick sieht ihn an. Patrick, jetzt brauche ich deine Hilfe. Leo zögert. Sag schon, heraus mit der Sprache. Wie kann ich dir helfen? Du fährst in 2 Tagen auf Hochzeitsreise nach Todtnau in den Schwarzwald. 22 Kilometer von Todtnau entfernt liegt Neustadt am Titisee. Dort gibt es eine Niederlassung der Spedition Müller International Logistics. In der Spedition soll es Unregelmäßigkeiten geben. Die Neugier von Patrick ist geweckt. Was für Unregelmäßigkeiten? Ein Konkurrenzunternehmen behauptet, dass der Inhaber der Spedition Müller, Jürgen Müller, illegale Frachten transportiert. Die Rede ist sogar davon, dass er Giftmüll illegal im Ausland entsorgt. Es geht um viel Geld. Sehr viel Geld. Und was soll ich tun? Fragt Patrick. Ganz einfach. Schau dich in der Spedition um, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Benachrichtige mich, wenn dir irgendetwas aufgefallen ist. Ruf mich an, wenn du etwas herausgefunden hast. Das tue ich doch gerne für dich. Konstanze wird das sicher verstehen. Ich werde mit ihr auf der Fahrt nach Todtnau darüber reden. Nun lass uns zu den anderen Gästen zurückgehen. Wo wart ihr denn so lange? Bitte sprecht nicht am schönsten Tag unseres Lebens über Arbeit, sagt Konstanze ein wenig ärgerlich. Patrick nimmt sie in den Arm und küsst sie. Du weißt, mein Schatz, ein Privatdetektiv ist immer im Dienst. Kapitel 5. 29. August, Sonntag, 8 Uhr. Hast du alles gepackt? Fragt Patrick mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich ja, antwortet Konstanze. Ich hoffe, du hast deine Wanderschuhe und deine wasserfesten Wanderhosen nicht vergessen. Ich habe uns nämlich für Mittwoch zu einer Wanderung angemeldet. Wir wandern durch die Langenbachschlucht. Wir folgen dem Langenbach bis zur Quelle auf den Berg. Die Strecke ist 5 Kilometer lang. Die Strecke ist kurz, aber sehr schwer. Wir brauchen mindestens 3 Stunden. Patrick schaut Konstanze sprachlos an. Schau nicht so, Schatz. Bewegung tut uns beiden nach dem vielen Essen gut. Gemeinsam schaffen wir das. Konstanze lacht und gibt ihrem Ehemann einen Kuss. So, und jetzt steig ein, wir müssen losfahren. Sonst kommen wir vor Einbruch der Dunkelheit nicht im Schwarzwald an. Ich merke schon, wer in unserer Ehe das Sagen hat und Herr im Haus ist, sagt Patrick und steigt ins Auto. Autobahnabfahrt Nürnberg Ost, 12 Uhr. Jetzt fahre ich, die Hälfte der Strecke ist um. Konstanze fährt auf die Raststätte Fischbach. Nach kurzer Kaffeepause setzen sie die Fahrt fort. Ach, sag mal, Patrick, was hattest du mit Leo während des Spaziergangs durch den Park besprochen? Er sah ernst aus. Patrick schweigt. Patrick, erzähl schon. Ich wollte mit dir noch darüber sprechen, Ehrenwort. Leo hat mich um einen Gefallen gebeten. Er bittet mich, nach Neustadt an den Titisee zu fahren. Dort befindet sich eine Niederlassung der Spedition Müller. Ich soll herausfinden, ob es in der Spedition Unregelmäßigkeiten gibt. Konstanze lacht. Ich wusste es doch. Immer denkst du an die Arbeit, selbst auf unserer Hochzeitsreise. Aber so bist du eben. Ich muss dich nehmen, wie du bist, vorbehaltlos und ohne zeitliche Beschränkung, wie die Standesbeamtin sagte. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Dafür liebe ich dich noch mehr, sagt Patrick. Gegen 19 Uhr kommen sie in Todtnau an. Patrick parkt den Wagen vor dem Hotel Waldblick. Das Hochzeitszimmer entspricht allen Wünschen. Kapitel 6. 1. September, Mittwoch. Am Mittwochmorgen sind Konstanze und Patrick pünktlich am vereinbarten Treffpunkt. Der Wanderführer begrüßt die Teilnehmer. Die Gruppe besteht aus 6 Personen. Langsam gehen sie den Berg hinauf. Sie folgen dem Bach. Manchmal springen sie über glitschige Felsen und Steine. Höchste Konzentration ist gefordert. Die Wanderer müssen aufpassen, dass sie nicht ausrutschen. Plötzlich wird der Himmel dunkel. Es donnert. Oben auf dem Berg regnet es. Der Wanderführer dreht sich um. Bleibt dicht bei mir. In 5 Minuten wird aus dem Bach ein reißender Strom. Fasst euch an den Händen und geht mir nach. Die 6 Teilnehmer der Wanderung haben Respekt vor dem weißhaarigen Wanderführer und sie tun, was er sagt. Sie entfernen sich so schnell wie möglich vom Bach. Patrick hilft Konstanze den Berg hinauf. Bleibt zusammen und geht schneller, ruft der Wanderführer. Kurze Zeit später stürzen Wassermassen das Tal hinunter. So etwas hat es früher nicht gegeben, sagt der alte, weißhaarige Mann und schüttelt den Kopf. Das Wetter schlägt von einer Minute auf die andere um. Auf dem Weg in das Tal haben die Wanderer einen atemberaubenden Blick über Todtnau. Das Wetter hat sich wieder beruhigt. Sie wohnen in einer so schönen Landschaft. Ich beneide sie. Hier ist doch noch alles in Ordnung. Der Alte schaut Konstanze mit ernster Miene an. Das meinen Sie. Seitdem es die Spedition im Nachbarort gibt, fahren Laster durch den Ort. Mit der Ruhe ist es vorbei. Oft weht ein fauliger Geruch durch das Tal. Niemand weiß, woher er kommt. Patrick wird hellhörig. Was hat das mit der Spedition zu tun? Fragt er nach. Der Alte schweigt. Im Tal verabschieden sie sich. Danke, dass du mir den Weg hinaufgeholfen hast. Alleine hätte ich das nicht geschafft, flüstert Konstanze Patrick ins Ohr. Schatz, du weißt, gemeinsam sind wir stark. Sie umarmen sich. Konstanze lächelt. Kapitel 7. 2. September, Donnerstag. Am Nachmittag fährt Patrick zur Spedition Müller. Er hält auf dem Parkplatz vor der Spedition. An einem Imbisswagen trinkt er einen Kaffee. Er setzt sich an den einzigen kleinen Tisch. 2 Lkw-Fahrer setzen sich zu ihm. Sie essen Pommes frites mit Mayonnaise und Currywurst. Patrick erinnert sich an seine Studentenzeit. Er hatte einen Job als Fahrer auf einem Lastwagen. Komisch, bis heute hat sich das nicht geändert. Immer noch essen Lastkraftwagenfahrer Pommes mit Currywurst. Wohin fährst du gleich? Fragt der ältere Fahrer seinen jüngeren Kollegen. Ich lade ein paar Möbel auf, damit der Wagen voll wird. In Fulda lade ich die Möbel aus. Ich habe 2 Tage Pause. Seit einer Woche bin ich unterwegs. Jeden Tag fahre ich mindestens 8 bis 12 Stunden. Die Arbeitszeit wird immer länger. Das stimmt. Ich muss gleich nach Würzburg. Danach geht es weiter bis Dortmund. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig an, damit der Laster morgen früh leer ist. Hier müssen wir wenigstens die Ware nicht auf- und abladen. Diese Arbeit wird hier von Mitarbeitern der Spedition erledigt. Und es gibt einen Raum, in dem man sich ausruhen kann. Und eine Dusche. Das ist nicht überall so. Richtig, nickt der Jüngere. Und du kannst in Ruhe essen. Ich wundere mich überhaupt, warum wir immer diese kleine Spedition anfahren. Aber das soll nicht meine Sorge sein. Ein Mitarbeiter der Spedition winkt dem älteren Fahrer zu. Es ist Zeit, ich muss weiter. Die Waren sind auf dem Laster. Patrick schaut dem älteren Lkw-Fahrer nach. Der Lkw-Fahrer geht in das Büro.

Die langen Gänge und die Notbeleuchtung beunruhigen Konstanze. Im Hotel ist kein Laut zu hören. Sie geht die Treppe hinunter. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. An der Rezeption sitzt niemand. Konstanze geht zum Parkplatz. Sie hat Mühe, gegen den Wind anzukämpfen. Ihr Auto steht nicht am gewohnten Platz. Auf dem Weg zurück in ihr Zimmer verirrt sich Konstanze beinahe. Im Zimmer läuft Konstanze hin und her. Ihre innere Unruhe wächst. Sie kann sich nicht dagegen wehren. Sie fühlt sich allein gelassen und einsam. Der Regen trommelt gegen die Fenster. Baumäste nähern sich bedrohlich. Aus ihrer Verärgerung wird Sorge, Sorge um ihren Mann. Konstanze greift zum Telefonhörer und ruft Patrick an. Sie kann ihn nicht erreichen. Sie versucht es mehrere Male. Ohne Erfolg. Um Himmels Willen, es ist ihm doch nichts passiert. Trotz der späten Stunde ruft sie Leo Fuchs an. Er ist schließlich schuld daran, dass ihr Mann während der Hochzeitsreise arbeitet. Leo, ich bin es, Konstanze. Hat sich Patrick bei dir gemeldet? Ich warte seit Stunden auf ihn. Ich bekomme keine Verbindung zu seinem Handy. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst. Beruhige dich, Konstanze. Du kennst doch Patrick. Er ist außerordentlich vorsichtig. Es gibt sicherlich einen harmlosen Grund für sein Schweigen. Versuch zu schlafen. Wenn du aufwachst, liegt Patrick bestimmt neben dir. Du hast gut reden, Leo. Du liegst im Bett und hast wahrscheinlich gerade geträumt und ich... Konstanze weint. Nein, Konstanze. Ich sitze im Auto und bin in wenigen Stunden in Todtnau. Ich verfolge Jürgen Müller, den Chef der Spedition. Konstanze zittert am ganzen Körper. Die Antwort von Leo Fuchs versetzt sie in Panik. Jetzt weiß sie, dass sich ihr Mann in allerhöchster Gefahr befindet. Kapitel 10. 4. September, Samstag, 5.30 Uhr. Patrick wacht auf. Ihm ist schlecht. Der Hinterkopf schmerzt. Patrick weiß nicht, wie lange er ohne Bewusstsein war. Er sieht nichts. Seine Augen sind verbunden. Er kann sich nicht bewegen. Langsam wird ihm klar, dass er an Händen und Beinen gefesselt ist. Bewegungslos liegt er auf einem kalten, nassen Boden. Seine letzte Erinnerung? Er sah, wie mehrere Männer gelbe Fässer von dem Lastwagen nahmen und sie in einen Schuppen brachten. Patrick nimmt einen scharfen, beißenden Geruch wahr, der ihn an Krankenhaus und Chemieabfälle erinnert. Patrick kann sich nicht übergeben. Sein Mund ist zugeklebt. Er verliert von Neuem das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, versucht er sich zu konzentrieren. Er hört nichts außer Geräuschen, die von starkem Regen und heftigem Wind verursacht werden. Die kalte Nässe ergreift Besitz von ihm. Patrick zittert am ganzen Körper, über den er keine Gewalt mehr hat. Bleib ruhig, denkt er immer wieder. Bleib ruhig. Verliere nicht die Nerven. Bleib ruhig. Das kann und darf nicht dein Ende sein. Patrick versucht noch einmal, sich zu bewegen. Ohne Erfolg. Angst kriecht in ihm hoch. So muss sich Konstanze gefühlt haben, als ihre Entführer sie auf Sylt gefesselt in einem Keller zurückließen, denkt Patrick. Konstanze konnte sich befreien. Patrick macht sich Mut. Es gibt immer einen Ausweg. Patrick spürt einen Stoß von hinten, unerwartet und heftig. Ist das dein Ende? Jemand reißt ihm das Klebeband vom Mund und redet ihn von hinten an. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Warum haben Sie Fotos gemacht? Für wen arbeiten Sie? Wer ist Ihr Auftraggeber? An der brutal klingenden Stimme erkennt Patrick, dass es sich um einen wütenden Mann handelt. Patrick hat jetzt nur einen Gedanken. Hoffentlich nimmt der Fremde ihm nicht die Augenbinde ab. Das wäre sein Todesurteil. Reden Sie endlich! Patrick liegt noch immer auf dem Boden. Der Fremde tritt ihn in den Bauch. Patrick schreit auf. Er krümmt sich vor Schmerzen. Patrick hört, dass noch andere Männer in seiner unmittelbaren Umgebung sind. Seine Lage wird mehr und mehr bedrohlich. Ich gebe Ihnen eine Bedenkzeit von 15 Minuten. Wenn ich dann keine Antworten auf meine Fragen erhalte, sind Sie ein toter Mann. Und ihr seht euch draußen nochmals gründlich um, sagt der Fremde im Befehlston zu den anderen Männern. Kapitel 11. 4. September, Samstag, 5.30 Uhr. Leo Fuchs wartet. Der Regen in der Nacht hat für Abkühlung gesorgt. Der Detektiv fröstelt. Ihm ist nicht wohl in seiner Haut. Warum hat er seinen Freund gebeten, Nachforschungen anzustellen und das auf dessen Hochzeitsreise? Zerstört er so das Glück der Frischvermählten? Wird er Konstanze noch in die Augen sehen können? Leo fühlt sich unsicher. Das Schlimmste, was einem Detektiv passieren kann. Er weiß nicht, was er tun soll. Soll er das Gelände und den Schuppen weiter beobachten? Soll er nachsehen, ob sich Patrick wirklich in der Gewalt des mutmaßlichen Verbrechers befindet? Oder soll er die Polizei benachrichtigen? Jede falsche Aktion kann seinen Freund das Leben kosten. Die Nacht weicht dem Tag. Es wird heller. Ist das ein gutes Zeichen? Fragt sich Leo. Ja, das muss es sein. Er blickt auf seine Armbanduhr. Was auch immer passiert, sagt er laut, in 5 Minuten treffe ich eine Entscheidung. 5 Minuten. Eine lange Zeit. Fast eine Ewigkeit. 4. September, 5.45 Uhr. Patrick ist wieder allein. Zum ersten Mal in seinem Leben hat der Privatdetektiv Angst. Pure Angst. Er weiß, dass er in tödlicher Gefahr ist. Soll er hier und heute sterben? Patrick versucht langsam zu atmen. Es gelingt ihm nicht. Er bekommt Atemnot. Und die Zeit läuft ihm davon. Plötzlich fällt die Angst von ihm ab. Eine unerklärliche Ruhe kommt über ihn. Seine letzten Gedanken gelten Konstanze. Er denkt an die glückliche Zeit mit ihr zurück. Er sieht sie vor sich, ganz deutlich, wie sie im Ratssaal neben ihm sitzt. Er riecht ihr Parfum. Und, wie haben Sie sich entschieden? Wollen Sie lieber antworten oder schweigen und sterben? Patrick ist unfähig, auch nur ein einziges Wort herauszubringen. Er spürt, wie ihn 2 Männer vom Boden aufheben und ihn einige Meter weiterschleifen. Patrick hat kein Gefühl in den Beinen. Er spürt gar nichts mehr. Er hört das Klicken einer Pistole, wenige Schritte von sich entfernt. Kapitel 12. 4. September, Samstag, 5.50 Uhr. Zum letzten Mal. Beantworten Sie meine Fragen. Das ist Ihre letzte Chance, am Leben zu bleiben. Diese Worte werden drohend in das rechte Ohr von Patrick gesprochen. Patrick spürt den fremden Atem, die Brutalität, die von dem Mann ausgeht. Er riecht die Wut des Mannes. Ich... Patrick versucht zu sprechen. Er ist bei klarem Verstand. Er hat die Kontrolle über sich, aber es gelingt ihm nicht zu reden. Ich... wiederholt er. Er schämt sich fast, nicht sprechen zu können. Ich... Plötzlich kommen von überall her Schreie. Schreie von Männern. Polizei! Werfen Sie die Waffe weg! Sofort! Oder wir machen von unseren Schusswaffen Gebrauch! Hinlegen! Auf den Boden! Arme und Beine auseinander! Wenige Sekunden später wird Patrick die Augenbinde abgenommen. Die Fesseln werden entfernt. Noch sieht er nichts. Seine Augen gewöhnen sich nach und nach an die Helligkeit. Allmählich spürt er wieder seine Beine. Sanitäter wollen ihn auf eine Trage legen. Es geht schon, sagt Patrick. Ich brauche nur Luft, frische Luft. Jetzt erst begreift Privatdetektiv Patrick Reich die Gefahr, in der er sich in den vergangenen Stunden befunden hat. Um Haaresbreite ist er dem Tod entkommen. Patrick spürt einen enormen Druck über seinem Herz. Er schreit so laut er kann in den frühen Morgenhimmel. Nein! Jetzt fühlt er sich befreit. Die Polizei nimmt Jürgen Müller sowie mehrere seiner Mitarbeiter fest. Patrick Reich kann seine Aussagen am Nachmittag im Kommissariat machen. Leo fährt Patrick in das Hotel zurück. Vor dem Hotel steht Konstanze. »Na endlich! Ich warte schon auf dich. Wo warst du denn so lange?« fragt Konstanze mit gespielter Gleichgültigkeit. Sie weiß nicht, was sie fühlen, denken oder sagen soll. Sie nimmt Patrick in ihre Arme und hält ihn fest. Ganz fest. Konstanze Reich, Ehefrau von Patrick Reich, weint. Sie ist glücklich. Den nächsten Urlaub wollen Konstanze und Patrick Reich auf Mallorca verbringen.